von deinem Haus, der Wind, der färbt mir durch die Haare und schneidet mir mein Lachen aus. Ich bin alleine hier, wann kommst du nur zurück? Als Kristalle lacht leise und mein Herz schon schick versteckt. Oh, was für Freundlichkeit, aber ich kann nicht mehr sein. Und sonst ist klar, was für Freundlichkeit, aber im Verwendung. Yeah.